Geflüchtete hier. Deutsche Familien wurden einfach erschossen. Ströme guten Blutes wurden einfach vergossen. Unsere Städte und Dörfer von den Kriegen gezeichnet. Und Germanenfamilien mit uralten Bräuchen gezeichnet von Sturmen und von nordischer Flut. Wer ist denn hier noch voll gerecht? Kosovarische Blut. Mit uralten Bräuchen gezeichnet.